Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 4. Denn wir reden, weil Gott uns ausgewählt und die Verkündung der Botschaft anvertraut hat. Es geht uns nicht darum, Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Gott segne dieses Wort in Motivation. In diesem Bibeltext hier, Bibelvers aus dem 1. Thessalonicher Brief, lernen wir mehr über Motivation und was es bedeutet, für Gott motiviert zu sein. Und was hier passiert ist, dass unser Bruder Paulus hier die Thessalonicher Gemeinde ermahnt, sich nicht von Falschheiten und falschen Botschaften leiten zu lassen. Und was passiert war, dass leider eben Leute kamen, die dort Sachen gepredigt haben, die mit Jesus Christus überhaupt nichts zu tun. Nein, da waren eben auch Leute, die für Geld den Leuten irgendwas erzählt haben, und was mit Jesus Christus überhaupt nichts zu tun hatte und mit der guten Nachricht, ja, mit der Gospel, also das, was Paulus ihnen beibringen möchte, ja. Und deswegen stellt Paulus eben klar, dass es eben Jesus Christus ist und seine Motivation, seine Herzensangelegenheit da ist, nicht des Geldes willen, sondern um deren Seelenwohl, der Menschen Seelenwohl und Seelenheil, die gute Nachricht ihnen mitzubringen. Und das ging sogar so weit, wenn ihr mal den 1. Thessalonicher Brief durchlest, lest mal durch, erste Brief des Paulus an die Thessalonicher, dass eben er ihnen hilft, im 4. Kapitel, das christliche Leben, was es denn damit auf sich hat, nochmal vergegenwärtigt und klarstellt. Und auch was passiert mit den Verstorbenen. Das ist für uns auch heute wichtig zu verstehen, dass eben alle Menschen, die zu Jesus Christus kommen als reuige Sünder und dann sich ihm unterordnen und eine persönliche Beziehung mit ihm eingehen, bis auf alle Ewigkeit mit ihm verbunden bleiben. Und wir auch, ja, wir als Christen natürlich auch. Und darauf kommt es an. Aber hier erstmal in dem ersten Abschnitt geht es um die Glaubensgemeinde der Thessalonicher. Und Paulus ermahnt die Menschen, sich ihre Herzen zu prüfen. Ja? Ist ihre Motivation richtig? Also sind ihre Herzen Jesus Christus zugewandt oder abgewandt? Und darauf kommt es an. Und da möchte ich euch nochmal einladen, was es nun darum geht, wenn unsere Herzen uns zu fragen, was ist unsere Motivation, wenn wir zu Christus kommen? Sind unsere Herzen Jesus Christus zugewandt? Oder abgewandt, hoffentlich nicht abgewandt, hoffentlich zugewandt, ja. Das ist das, wofür wir beten und auch hoffen. Und geht mal ins Matthäus-Evangelium. Das ist das 9. Kapitel, auch im Neuen Testament, Matthäus Kapitel 9, Vers 37 bis 38. Lest mal selber durch. Ich lese aber auch nochmal vor aus der Lutherbibel 1984. Matthäus Kapitel 9, Vers 37 bis 38. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber wenige sind die Arbeiter. Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Gott segne dieses Wort. Hier geht es um die große Ernte, ja, also die Aufgabe, die gute Nachricht an den Menschen mitzuteilen. Und hier geht es darum zu verstehen, dass in unserer Motivation, in unserem Herzen, die Jesus Christus zugewandt sind und wir uns als reuige Sünder ihm unterordnen, dass wir verstehen, dass wir selber in eigener Kraft gar nichts bewirken können. Auch die gute Nachricht niemandem mitteilen können, also ohne Jesus Christus in unseren Herzen, die wir ihn dann schalten und walten lassen in unserem Herzen. Das ist eben wichtig zu verstehen, sodass wir eben bitten, ja, steht hier, aber beten auch, also dass wir Jesus Christus um Hilfe bitten und beten, dass er eben Menschen schickt, um andere die gute Nachricht mitzuteilen. Ja? Und auch uns hilft zu verstehen, was denn nun unser Seinzeitrahmen und Plan ist für unser Leben und wie wir dann in und durch Jesus Christus, durch den Heiligen Geist in unseren Herzen motiviert werden und motiviert sind, die gute Nachricht anderen mitzuteilen. Also wichtig sind, das ist, dass unsere Herzen Christus zugewandt sind und nicht abgewandt sind und vor allem, dass wir dem Heiligen Geist zuhören, wie er uns in den Herzen spricht, denn er hat einen bestimmten Zeitrahmenplan und ein Anliegen, uns zu zeigen, was er vorhat in unserem Leben. Und es ist wichtig zu verstehen, dass unsere Motivation, dass Christus nicht nur unsere Motivation ist, dass wir Christus dienen wollen. Ja? Also durch gute Taten kommen wir alleine in den Himmel nicht, ohne Jesus Christus, sondern dass Jesus Christus in und durch unser Herzen wirkt und uns dann motiviert. Ja? Aber es ist nicht wir, die das tun, sondern Christus tut das in und durch uns, durch den Heiligen Geist. Versteht ihr? Seht ihr? Das ist der Unterschied zwischen etwas, dass wir Gott schalten und walten lassen in unserem Leben, gegenüber, dass wir selber in unserem eigenen Antrieb und versuchen in eigener Kraft irgendetwas zu erreichen. Das haut nie hin. Das bewirkt nichts. Christus sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts auswirken, gar nichts bewirken. Johannes 15, Kapitel 15, Vers 5. Und es kommt auf unsere Motivation an, ja. Wir sind nicht motiviert, anderen Menschen die gute Nachricht mitzuteilen, weil wir dann irgendwie irgendetwas erreichen dann und dass wir dann irgendwie, dass Gott uns mehr liebt oder dass wir dann genug Lorbeeren verdient haben, um dann, damit Gott dann irgendwas, ja, füll die Lücke selber ein, ja, fill in the blank, whatever, weißt du? Also das ist völlig falsch. Das ist leider so, dass das Menschen tagtäglich leider hören und das ist egal, in welchen Glaubensgemeinden das ist, aber das ist falsch und das ist nicht so. Deswegen ist Jesus Christus ja am Kreuz gestorben für uns, dass er eben durch den Heiligen Geist uns all dieses Mitteilen nicht nur mitteilen kann, sondern auch mitteilen tut. Darauf kommt es an. Ja? Also unsere Motivation ist gut, dass wir in Bescheidenheit zu Christus kommen, um nicht irgendwie denken, dass wir irgendwie den ersten Platz erreichen müssen, die gute Nachricht mitzuteilen oder irgendwelche ja, heldenhafte Wanderprediger sind, die dann im Fernsehen und dann irgendwie in der Zeitung stehen oder irgendwie sowas. Oder was es gibt heute, YouTube nennt sich das, dass wir eine YouTube-Sensation sind. Dann haben wir irgendwo, wenn das unsere Motivation ist, dann haben wir Jesus Christus verpasst. So, schlichtweg. Und leider ist es so, dass eben durch diese ganzen Kanäle oft ja, die gute Nachricht eben, dass Jesus Christus eben alles in und durch uns tut, leider verzerrt wird und auch oftmals ja, Gott selber, Gott im Fleische verneint wird. Manche Menschen versuchen also, es hört sich alles sehr gut an und religiös und gute Theologie und so weiter. Aber leider ist Jesus Christus nicht die Motivation in manchen Menschen Herzen, sondern der Goldtaler, der Golddollar, der dann irgendwie, es geht dann um Geld verdienen oder irgendwelche Hits auf irgendwelchen Videokanälen zu bekommen. Aber leider ist Jesus Christus nicht der primäre Motivationspunkt in manchen Menschen Herzen. Also ohne jetzt irgendwelche anderen Menschen zu verurteilen. Alle Menschen können ja dann noch bereuen und dann zu Jesus und dann noch wirklich zu Jesus Christus kommen. Also es ist wichtig zu verstehen, dass da die Beziehung wieder zu den Thessalonicher kommt, die dann beeinflusst waren von Menschen, die also Jesus Christus im Fleische verneint haben. Und es ging ihm nur um Geld zu verdienen oder irgendwie Ruhm zu haben. Und die haben dann die Menschen fehlgeleitet, diese falschen Lehrer oder was auch immer ihr so nennen möchtet, Heretiker. Und das ist also eine Sache, wo das ist heute leider eben auch oft der Fall. Ja. Oder auch, dass Leute ja irgendwelchen Leuten zuhören. Ich hoffe, dass jetzt das nun nicht hier ist oder ich das bin, sondern irgendwie, ja, ich bin dann irgendwie dieser tolle Prediger und diesem Videokanal oder diese tolle Predigt und das klingt alles gut, dass die Menschen dann diesen, dass Leute, die Zuhörer, den Menschen, die den Predigern folgen und nicht Jesus Christus. Also das ist entscheidend. Und alle wir, die wir Jesus Christus dienen, wissen, dass am Ende, wenn unser Herz nicht Jesus Christus zugeordnet ist, dass wir eine Rechenschaft ablegen müssen vor unserem Herrgott. Ja? Und Paulus schreibt ja auch, nochmal als Erinnerung, in seinen Briefen, in den Briefen schreibt er auch, es geht nicht darum, ich folge Petrus oder ich folge Paulus. Nein, es geht darum, Christus zu folgen. Alright, also habt ihr das verstanden? Das ist die Motivation. Und der einzige Weg, wie ihr selber das differenzieren könnt, ob nun jemand irgendwie die Wahrheit predigt oder irgendetwas versucht, irgendwie Geld zu verdienen und Christus ist irgendwo, wird zwar erwähnt, aber ist nicht der Dreh- und Angelpunkt oder die Motivation dieser Leute, das geht nur in und durch eure eigene Bibelfestigkeit. Deswegen immer wieder tagtäglich in die Bibel gehen und selber nachlesen. Und nicht vernachlässigen, ja, oder Ausreden haben oder sagen, ich habe zu viel zu tun oder das kann sein, dass jemand wirklich einen Beruf hat oder verschiedene Arbeiten oder mehr als einen Beruf hat, aber es ist immer möglich, Zeit zu finden für Jesus Christus und Gottes Wort, die Bibel, Altes Testament und Neues Testament und alles über Jesus Christus zu lernen. Da gibt es keine Entschuldigung, ja. Und leider wird das vernachlässigt, ja, wie viele Stunden verbringen Leute vorm Fernseher oder Video und Musik und was weiß ich, Videospiele. Und das ist Zeitverschwendung, denn das ist dann eine Ausrede. Letztendlich ist das der Teufel, der Satan, der dahinter steckt, die Herzen der Menschen verhärtet, nur mit dem einen Ziel, um die Menschen aus der Bibel fernzuhalten. Ja, das ist das Ziel des Teufels, der ist immer noch im Hintergrund und aktiv und leider in den Menschenherzen aktiv. Und ich bete und hoffe, dass ihr das nicht seid. Also geht in die Bibel selber rein, glaubt nicht allem, was ihr hört oder was ihr lest, aber die Bibel selber geht rein, besorgt euch hier, holt euch eine Lutherbibel 1984 oder hier eine paraphrasiert Neues Leben, die Bibel. Das ist gut lesbar, das ist paraphrasiert. Das kann man im Deutschen auch gut lesen und lernt selber alles, was ihr könnt über Jesus Christus tagtäglich. Also, Jesus Christus ist unsere Motivation und er hilft uns dann auch, ja, all dieses zu verstehen. Und lieber Jesus, wir danken dir für diese Wahrheit der Motivation aus dem Thessalonicher Brief, aus dem ersten Thessalonicher Brief. Und wir beten, dass du uns hilfst, dass unsere Motivation einzig und allein dazu dient, dir Ehre zu bringen unter Jesus Christus. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie Geld verdienen wollen oder irgendwie berühmt werden wollen, durch das, was wir hier tun, die gute Nachricht anderen mitzuteilen, sondern dass andere Menschen auch zu dir kommen, als ruhige Sünder und in einer persönlichen Beziehung mit dir wachsen können. Darauf kommt es an und dafür beten wir. Und das geht nur in und durch dein Wort, durch die Bibel. Es ist alles da und es wartet auf jeden Menschen, entdeckt zu werden und vor allem, wer du bist, unser Jesus Christus, als Gott im Fleische und für all das, was du uns am Kreuz getan hast, für unsere Sünden gestorben bist, bis in alle Ewigkeit und dafür sind wir dir dankbar. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.